Als Beitrag unserer Sommerreihe Liebe, Streit und Wahn, Theaterklassiker in Schweizer Hörspielfassungen von 1938 bis 1969 hörten wir Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Die Rollen ihrer Sprecherinnen und Sprecher waren Dorfrichter Adam, Walter Richter, Gerichtsrat Walter, Erwin Kohlund, Schreiber Licht, Robert Tessen, Frau Marthe Rull, Lina Carstens, Ewe, ihre Tochter, Valerie Steinmann, Ruprecht, Josef Scheidecker, Frau Brigitte, Ebba Johansen, Bedienter, Udo Minzen und die Mägde, Ingeborg Stein und Ann Hölling. Regie führte Werner Hausmann. Diese Produktion von Schweizer Radio DRS aus dem Jahre 1961